Hello, hello and hello. Hallo, hallo und hallo. So, no more competition. Also, keine Konkurrenz mehr. No more making some leaders more important than others. Wir machen keine Leiter wichtiger als andere. The only one we promote is Jesus. Der einzige, den wir erheben, ist Jesus. So, look what he says. Was sagt er weiter? Verse 7. In Vers 7. For what makes a distinction between you and someone else? Denn was unterscheidet euch von den anderen Menschen? And what do you have that grace has not given to you? Und was habt ihr, das die Gnade euch nicht schon gegeben hat? Oh my goodness, I wish every Christian would tell himself this every single day before they start the day. Oh, ich wünschte, jeder Christ würde sich das jeden Tag sagen, bevor er den Tag beginnt. You know, I've told myself, I don't know how many hundreds of times. Ich habe mir das schon hunderte Male gesagt. Reinhard, don't you ever dare to think that anything you have is of yourself. Reinhard, wage es niemals zu denken, dass alles, was du hast, von dir kommt. Sometimes I get so overwhelmed by the incredible grace of God in my life. Manchmal bin ich so überwältigt von der unglaublichen Gnade Gottes in meinem Leben. You know, I see so many people not finishing well. Ich sehe so viele Menschen, die nicht gut abschließen. I see so many people starting out hot for Jesus and then somehow they lose it on the way. Ich sehe so viele Menschen, die sich für Jesus begeistern und es dann irgendwie auf dem Weg wieder verlieren. And every day I think, God, why have you given so much grace to me? Jeden Tag denke ich, Gott, warum hast du mir so viel Gnade geschenkt? Why do I still stand? Warum stehe ich immer noch hier? Why have you allowed me to impact not only the German-speaking world, but so many other nations in the world? Warum hast du mir erlaubt, nicht nur die deutschsprachige Welt zu beeinflussen, sondern auch viele andere Nationen in der Welt? And the only answer I can find is grace has given this to me. Die einzige Antwort, die ich darauf finden kann, ist, dass die Gnade es mir gegeben hat. Can you imagine if every Christian in the world? Kannst du dir vorstellen, wenn jeder Christ auf der Welt every single morning would tell themselves? Jeden Morgen zu sich selbst sagen würde, I have nothing that grace is not given to me. Ich habe nichts, was die Gnade mir nicht schon gegeben hat. Wouldn't that be beautiful? Wäre das nicht wunderschön? Do you know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? It is the absolute end of every human boasting inside of the Christian world. Es wäre das absolute Ende jeder menschlichen Prahlerei innerhalb der christlichen Welt. It's, if grace is given to me, then what can I brag about? Wenn mir die Gnade alles gibt, womit kann ich dann prahlen? And if it's not been given to me by grace, wenn es mir nicht aus Gnade gegeben wurde, then it means it's my effort, my power, my gifts, my talents, oh my goodness, that's not gonna work very well. Dann bedeutet es, dass es meine Anstrengung, meine Kraft, meine Gaben, meine Talente sind. Das wird nicht gut funktionieren. So Paul is trying to bring the Corinthians back down to reality. Paulus versucht also, die Korinther auf den Boden der Realität zurückzuholen. He's saying, you show me what you have and grace has not given it to you. Er sagt, zeigt mir irgendetwas, das ihr habt, das ihr nicht aus Gnade heraus erhalten habt. Look, he continues. Er fährt fort. And you've received it as a gift, why do you boast as though there is something special about you? Und wenn ihr es als Geschenk erhalten habt, warum rühmt ihr euch dann, als ob ihr etwas Besonderes wärt? Think. Überlege. Do I love to teach people all over the world? Liebe ich es, Menschen in der ganzen Welt zu unterrichten? I do. Das tue ich. Do you know, just last week I was remembering. Erst letzte Woche habe ich mich daran erinnert, that in October of 2000, dass im Oktober 2000, 23 years ago, also vor 23 Jahren, an incredible powerful prophet from the United Kingdom, ein großartiger Prophet aus dem Vereinigten Königreich, he was in Vienna where we were leading a church and we invited him to minister there. In Wien war, wo wir eine Gemeinde leiteten und wir luden ihn ein, dort zu dienen. And he picked me out of the crowd to prophesy over me. Er wählte mich aus der Menge aus, um über mich zu prophezeien. And among many other beautiful things that he prophesied that have been fulfilled, neben vielen schönen Dingen, die er prophezeite und die sich auch erfüllt haben, he also said this. Sagte er auch dies. He said, and you have an incredible knowledge of the Word of God. Du hast ein unglaubliches Wissen über das Wort Gottes. And God is going to use that to build up and edify his body. Gott wird das nutzen, um seinen Leib aufzubauen und zu erbauen. Do you know, and I dare not for one moment think. Ich wage nicht einen Moment lang zu glauben. That as God uses me to teach people the word of God in so many nations of the world. Wenn Gott mich gebraucht, um Menschen in so vielen Nationen der Welt Gottes Wort zu lehren. That this has anything to do with me studying and loving to read and study. Dass irgendetwas damit zu tun hat, dass ich es liebe, das Wort zu studieren und zu lesen. I love to study, yes. Ich liebe es zu studieren, ja. I love to go through the Greek and Hebrew and figure things out. Ich liebe das Griechische und Hebräische durchzugehen und Dinge herauszufinden. But look. Aber schau. It has been given to me by grace. Das wurde mir aus Gnade gegeben. That's what Paul said. If you've received it as a gift, why do you post as though there is something special about you? Deshalb sagt Paulus, wenn ihr es als Geschenk erhalten habt, warum rühmt ihr euch, als ob ihr etwas Besonderes wärt? Guys, me teaching you the new covenant has nothing to do with me. Leute, wenn ich euch im neuen Bund lehre, hat das nichts mit mir zu tun. It doesn't make me special. Grace has given me the gift to teach you. Das macht mich nicht zu etwas Besonderem. Die Gnade hat mir die Gabe gegeben, euch zu lehren. Grace has opened my eyes to see. Die Gnade hat mir die Augen geöffnet, um zu sehen. Grace has given me a school of the prophetic and supernatural. Die Gnade hat mir eine Schule des Prophetischen und Übernatürlichen gegeben. Why should there be anything special about me when it's grace that has given it? Warum sollte ich etwas Besonderes sein, wenn es doch die Gnade ist, die es mir gegeben hat? And yet, something in the human nature always seems to want to say, didn't you see how great I was? Und doch scheint etwas in der menschlichen Natur immer sagen zu wollen, habt ihr nicht gesehen, wie großartig ich war? Do you know what I've taught myself to do? Weißt du, was ich mich selbst gelehrt habe zu tun? When I have stepped off a big stage, having preached to thousands, which Daniel admitted so many times. Wenn ich von einer großen Bühne herunterkomme, nachdem ich vor Tausenden gepredigt habe, was Daniel und ich so oft taten. And we have seen signs, wonders, miracle manifestation of the Spirit of God. Wir haben Zeichen, Wunder und wunderbare Manifestationen des Geistes Gottes gesehen. And I walk off the stage and thoughts come to my heart. Ich gehe von der Bühne und wenn folgende Gedanken in mein Herz kommen. Man, Reinhard, tonight you did great. Mensch, Reinhard, das hast du heute Abend toll gemacht. I always quick pause myself and say, Satan, go behind me. Dann halte ich kurz inne und sage, Satan, geh hinter mich. You know, Jesus said that to Peter too, and seemingly Peter was speaking. Das hat Jesus auch zu Petrus gesagt, nachdem Petrus gesprochen hat. But these words were inspired by the evil one. Aber diese Worte wurden vom Bösen inspiriert. So I believe the thoughts that we are great, but in reality it was grace, are inspired by the evil one. Ich denke, dass die Gedanken, dass wir großartig sind, obwohl es in Wirklichkeit Gnade ist, vom Bösen inspiriert sind. Because you know why? Weißt du warum? It's called pride, and pride comes from the evil one. Das nennt sich Stolz, und Stolz kommt vom Bösen. So, also, the most powerful human being used by God in this world is not anything special. Der mächtigste Mensch, der von Gott in diese Welt eingesetzt wird, ist also nichts Besonderes. Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? So Paul says. Paulus sagt das. Why do you boast as though there is something special about you? Warum rühmt ihr euch, als ob ihr etwas Besonderes wärt? Look, we are all special before Jesus. Wir sind alle etwas Besonderes vor Jesus. But not because of what we've done. Aber nicht wegen dem, was wir getan haben. That's a beautiful thought. Das ist ein schöner Gedanke. See you guys. Bis dann, Leute.